Sie hören nun Sätze mit den Konnektoren in dem oder dadurch das. Nach dem Signal sprechen Sie. Formen Sie das Satzgefüge mit Haupt- und Nebensatz zu zwei Hauptsätzen um. Benutzen Sie dabei den Konnektor je nach Anweisung. Hören Sie ein Beispiel. Dadurch, dass Sabine keine Plastiktüten benutzt, hilft sie der Umwelt. Konnektor so. Sabine benutzt keine Plastiktüten. So hilft sie der Umwelt. Sprechen jetzt Sie. Indem Hans viel Fahrrad fährt, spart er Benzin. Konnektor dadurch. Hans fährt viel Fahrrad. Dadurch spart er Benzin. Dadurch, dass Hans nie in den Urlaub fliegt, schützt er auch die Umwelt. Konnektor auf diese Weise. Hans fliegt nie in den Urlaub. Auf diese Weise schützt er auch die Umwelt.